Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu Frequency, eine Stunde Netzmusik mit Christian Grasser am Mikrofon. Schön, dass ihr eingeschaltet habt im Livestream oder via Podcast-Abo. Da gibt's ja unterschiedlichste Möglichkeiten. In den nun folgenden knapp 60 Minuten wird es sehr Singer-Songwriter und Indie-Pop- und Rock-lastig werden. Im letzten Drittel wird es dann aber noch einige elektronische Klänge geben. Also wie immer eine bunte Mischung hier bei Frequency. Los geht's mit Eli Thomas alias Baloo. Der junge Herr aus Denver macht nach eigenen Angaben DIY Bedroom Beach Pop. So nennt Baloo seinen 60er Jahre inspirierten Garage- und Surf-Pop. Wir hören Man in the 60s von seinem Quiet Dreamer Album. We'll be right back. Scaly Eyes von Baloo. Dahinter steckt Eli Thomas aus Denver, USA. Das liegt ja mitten in den Staaten, also weit weg vom Meer. Und das dürfte wohl auch die Sehnsucht nach dem Wasser und dem Strand erklären, die man in seiner Musik hören und auch erkennen kann. Baloo selbst bezeichnet seine Stücke ja auch als DIY Bedroom Beach Pop. Musikalisch in eine durchaus vergleichbare Schublade passen die Songs von Canto El Cuerpo Eléctrico, einer Band aus La Plata. Das liegt in Argentinien südöstlich von Buenos Aires. Und da muss der Beachpop glücklicherweise nicht mehr nur im Schlafzimmer stattfinden. Wir hören Camión. Veces las cuento, pero no de aburrido. Es que creo que I like you. Segundo. estés espectacularmente poseída por mí. Camión von Canto el Cuerpo Eléctrico von ihrer neuen EP Los Años Diez. Mitte März erschienen die 4 Songs der Argentinier, und zwar im Selbstverlag bei der Musikplattform Bandcamp. Dort erschien Anfang April auch das neue Album von Dead Rocks aus Dänemark. Year of the Flesh heißt es, das Jahr des Fleisches. Daraus hören wir den Track Pierce, ein Song über Musik im Web 2.0-Zeitalter. You found it on a torrent file, sharing site, downloaded by you. You stored it on a computer hard drive. Then a dollar was received because of your activities online. Your mom asked if you're using Pirate Bay. You answered hello on the way. Not today, but that's okay. SoundCloud and hope that it helps out with crowds that kiss. Remakes our wings and sample sounds of birds, promoting what has been born on Web 2.0 platforms of the internet. But that's okay. Dead Rocks aus Aarhus mit Pierce, in dem Sinn wohl eher ein doppeldeutiger Begriff. Einerseits könnte damit wahrscheinlich das soziale Umfeld gemeint sein, andererseits die Kurzform von Peer-to-Peer, also File-Sharing. In Pierce geht es nämlich um Musik im Internet. In dem Stück heißt es zum Beispiel, du lädst unsere Musik über eine Tauschbörse herunter, aber das ist okay, denn die Songs, die wir spielen, klingen irgendwie immer gleich. Selbstreferenziell und selbstironisch könnte man das nennen. Diese Art von Humor verknüpft mit Indie-Folk ist ja eher eine seltene Kombination. Und auch die Thematik, also der Wert von Musik im Internetzeitalter, ist eher untypisch, aber ich finde gerade deshalb empfehlenswert. Das Netz nehmen Dead Rocks durchaus ernst. Das bekommt man schnell mit, wenn man sich die Webseite der Dänen anschaut. 2 Songs ihres neuen Albums, Year of the Flesh, haben die Jungs auch vorab an ihre Fans geschickt, um genau zu sein, die Instrumentalspuren daraus. Fans sollten ihre eigenen Texte und Melodien dazu aufnehmen, ganz im Sinne des Web 2.0. Aus den verschiedenen Versionen wurde dann eine Compilation, Year of the Fan heißt die. Das Instrumental von Pierce war auch dabei. Ein gewisser Ben Beheshti hat daraus den Song Eat Up gemacht. No, you don't wanna eat up. And the gravy trains are coming, but you sit there sulking, and you won't grow. No, you won't grow into an athlete and run into your friends. We'll follow borrowed trends, and we'll grow together. We'll grow together. We'll grow together. You said you wouldn't let it affect you. Not having food to eat off your plate for a while. I said you couldn't stop, but you showed me. It's a blessing that sits around to remind me of you. Telling, telling more. Friends and family, alone they sit so happily. Oh, they won't know, no, they don't know. You said you wouldn't let it affect you. Not having food to eat off your plate for a while. I said you couldn't stop, but you showed me. It's a blessing that sits around to remind me of you. And although hope was on your side, I wouldn't let it sink tall ships to me tonight. It got quite hard for me to lie. I'd tell you anything except for you were right. If you're free, then so am I tonight. I'll wet your sober thoughts to sigh if I should come to meet you right now. You said you wouldn't let it affect you. Not having food to eat off your plate for a while. I said you couldn't stop, but you showed me. It's a blessing that sits around to remind me of you. Not having food to eat off your plate for a while. You said you wouldn't. I said you couldn't stop, but you showed me. It's a blessing that sits around to remind me. Eat Up von Ben Beheshti, ein Fan von der dänischen Band Dead Rocks. Eat Up ist eine Fanversion von dem Dead Rocks Song Pierce. 17 unterschiedliche Fan-Adaptionen sind auf dem Album bzw. auf der Compilation Year of the Fan. Das ist natürlich in Anlehnung an das Dead Rocks Album Year of the Flesh zu verstehen. Wir hören noch einen Song eines Fans und zwar Never Too Soon von Robin Helm. I woke up to find that the time of my body has run faster than time in my mind. Rolled out of bed with swollen up eyes. They're still tired of my dreams that fade every sunset. So who will tell me that it's never too soon? It is never too late. The palms too weak to hold on to my prayers. The feet too worn out to keep youthful ideals in a wreck of a man, blindly pushing all doors that are meant to be pulled. So trying to cope, trying to find a way to open my eyes, to hold on to my beliefs, to pick my head up, to walk until the end. So Never Too Soon von Robin Helm. Das Original stammt von Dead Rocks. Im Zuge der Veröffentlichung ihres neuen Albums Year of the Flesh hat die dänische Band ihre Fans zum Interpretieren ihrer Stücke eingeladen, beziehungsweise fast aufgefordert, muss man sagen. Die Band hat die Instrumentalspuren zweier Songs bereitgestellt. Text und Gesang kamen dann von den Fans. Year of the Fan heißt das Ergebnis dieser Musiker- bzw. Band-Fan-Kooperation. Die wird allerdings nicht jedem gefallen. Einige Songs daraus klingen, naja, sagen wir mal, wirklich von Nicht-Musikern gemacht. Aber wenn Leute meckern sollten, dann haben Dead Rocks auch schon einen passenden Song dafür parat: Cyberbullies. To avoid One, two, three, one, two, three. Three little devils are laughing together. They're playing and singing, dancing and ringing. The bell makes no sound audible to the crowd, but inside I can hear it. God damn, I can feel it. One has the matches while the other has gases. The third one is smiling, waiting and watching. When the moment is right, oh, my brain will ignite and the flame will consume it and twist it and move it. Spineless and sticky and eyeless, they ride through the soils, they curl and coil. We're slithering blindly in unholy harmony. Our flesh is refusing and seeping and oozing. The fluids we're blending and mixing and mending. Our souls whisper secrets in tongues made of fire. It's sweet and it's sickly and salty and sour. We're swimming in pools made of milk, honey, showers. Devils von Ed Ghost Tucker, ein Indie-Weltmusik-Pop-Quartett aus San Diego. So schreiben es die Musiker jedenfalls auf ihre Facebook-Seite. Nach einer Debüt-EP aus dem Jahr 2012 hat die Band nun innerhalb weniger Monate zwei Download-Singles veröffentlicht. Das scheint auf ein Debütalbum hinauszulaufen. Das könnte man sich zumindest sehr gut vorstellen. Da sind Tutley oder Tutley schon etwas weiter. Young Christ heißt das Debütalbum der vierköpfigen Band aus Philadelphia. Die bezeichnen ihre Musik übrigens als Barock-Pop. Wollen wir doch mal schauen, wie sich das Ganze anhört. Wir hören zwei Stücke. We Filmed Clouds und Sky in Your Bones von Tutley oder Tutley. Viel Spaß. Outside and feels unwell. A giant sloppy ways, your messy hair, and the fingernails you had neglected to clean. And now it's a little late. Sky in Your Bones von Tutley oder Tutley, also T-U-T-L-I-E, geschrieben aus Philadelphia. Young Cries heißt ihr Debütalbum. Die beiden eben gehörten Stücke gibt's als freien Download. Das Album kostet als komplette Download-Version dann mindestens $10. Wer will, kann aber mehr bezahlen. Pay what you want, heißt die Devise. Die gleiche Philosophie vertritt auch der Produzent Boogie Belgique. Sein Album Nightwalker hatte ich ja in der 70. glaube ich war es, doch die 70. Frequency-Episode, da hatte ich es vorgestellt. Nun gibt es einen Nachfolger, Nightwalker Volume 2. Auch hier wird wieder kräftig aus Jazz und Elektro zusammengewürfelt. Insgesamt ist das Ganze aber etwas ruhiger und unaufgeregter ausgefallen als auf dem Vorgängeralbum. Wir hören Smile von Boogie Belgique. We'll be right back. Smile vom Album Nightwalker Volume 2. Das kommt vom belgischen Produzenten Boogie Belgique. Darauf ist auch ein sehr gelungener Remix, den ich euch gerne ans Herz legen möchte. Wir hören Redwood mit A Place to Hide hier im Remix von Boogie Belgique. Und danach wird's etwas unruhiger. So viel kann ich schon mal sagen. Thank you. Frontier von Dr. Vox. Das ist ein belgischer EDM-Produzent und seine Stücke erinnern mich irgendwie an so Retro-Computerspiele. Und mit dieser Assoziation bin ich wahrscheinlich nicht ganz allein. Auch Dr. Vox spielt damit. Auf seiner Frontier-EP gibt es auch ein Stück namens Endgame. Das lässt ja auch so ein bisschen diese Assoziation zu. Und das Cover der EP sieht so aus, als wäre es ein Cover eines Sci-Fi-Weltraumspiels. Ja, und apropos Weltraum, das passt auch zum letzten Stück dieser Sendung, Horizon von Is It Man. Progressive Glitch Hop House. In diese merkwürdige Schublade kann man seine Sound Particles in Sphere EP einordnen. Auf jeden Fall sehr sphärisch und weit klingt das Ganze, wie gesagt, passend für den Weltraum. Mein Name ist Christian Grasse und ich sage, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, macht's gut. We'll be right back. Thank you.